Abschnitt 6 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel: Nugent bringt Madame Pratolungo in Verlegenheit. Ich war weit entfernt, Lucillas Ansichten von Nugent Dubourg zu teilen. Sein ungeheures Selbstvertrauen war nach meiner Ansicht viel zu ergötzlich, als dass es im Mindesten verletzend hätte sein können. Mir gefiel die Lebhaftigkeit und Munterkeit des jungen Menschen. Er kam meinem Ideal des Feuers und der Entschlossenheit, wie sie einem Manne vor dem 30. Jahre anstehen, viel näher als sein Bruder. Soweit ich beide kennengelernt hatte, war Nugent, was man einen guten Gesellschafter nennt, und Oscar war das nicht. Meine Nationalität lässt mich großen Wert auf gesellige Eigenschaften legen. Die höheren Tugenden eines Mannes zeigen sich nur gelegentlich unter zwingenden Verhältnissen. Von seinen geselligen Vorzügen werden wir täglich berührt. Ich bin gerne munter, ich lobe mir gesellige Vorzüge. Nur etwas wollte in jenen ersten Tagen bei mir keine rechte Sympathie für Nugent aufkommen lassen. Ich vermochte mir den Eindruck, welchen Lucilla auf ihn hervorgebracht, durchaus nicht zu erklären. Die zwingende Gewalt, welche sie in so auffallender Weise bei ihrer ersten Begegnung auf ihn geübt hatte, hielt ihn auch, nachdem sie besser miteinander bekannt worden waren, immer gefesselt. Nie war er in ihrer Gegenwart in heiterer Laune. Herr Finch konnte ihn mit Leichtigkeit in Grund und Boden reden, während Lucilla zugegen war. Selbst wenn er uns von den wunderbaren Dingen vorprahlte, die er zu malen gedenke, brauchte Lucilla nur ins Zimmer zu treten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Als er mir zum ersten Male seine amerikanischen Skizzen zeigte, die ich, wenn man mich im Vertrauen um meine Meinung fragt, als die der wahren Kunst wenig entsprechenden Versuche eines kühnen Dilettanten bezeichnen möchte, strömte er von Herzensergießungen über. Er schlug sich vor die Stirn und bezeichnete sich ganz ernsthaft als den Mann der Zukunft in der Landschaftsmalerei. »Meine Mission, Madame Pratolungo, besteht darin, die Menschheit und die Natur wieder in Einklang zu bringen. Ich gedenke, im großartigsten Maßstabe nachzuweisen, wie die Natur in ihren größten Szenen sich den geistigen Bedürfnissen der Menschheit anpassen kann. In unserer Freude wie in unserem Kummer können wir auf feine, sympathetische Beziehungen der Natur zu uns rechnen, wenn wir nur wissen, wo wir sie zu suchen haben. Meine Gedichte in Farben werden das zeigen. Wenn meine Werke, wie es ohne Zweifel der Fall sein wird, durch Lithografien und Stiche vervielfältigt werden, so wird die Kunst in meinen Händen zum Priestertum. Und wie stehe ich dann dem Publikum gegenüber? Nur als Landschaftsmaler? Nein, sondern als Großtröster der Menschheit. Inmitten dieses Redestroms, in seiner Aufregung beim Reden, glich er Oscar ganz wunderbar. Dieses Ergusses von Prophezeiungen seiner eigenen künftigen Größe trat Lucilla ruhig ins Zimmer. Der Großtröster klappte sofort seine Skizzenmappe zu, ließ das Gespräch über Malerei fallen, bat um etwas Musik und setzte sich wie ein Musterbild konventioneller Schicklichkeit in eine Ecke des Zimmers. Ich fragte ihn später, warum er sich unterbrochen habe, als Lucilla ins Zimmer getreten sei. »Habe ich das getan?« fragte er. »Ich weiß nicht, warum.« Die Sache war wirklich unerklärlich. Er bewunderte sie aufrichtig, man brauchte ihn nur zu beobachten, wenn er sie ansah, um sich davon zu überzeugen. Er hatte keine Ahnung von ihrer Abneigung gegen ihn. Sie verbarg dieselbe sorgfältig um Oscars Willen. Er empfand die echteste Sympathie für ihr Leiden. Seine unsinnige Idee, dass ihre Sehkraft noch wiederhergestellt werden könne, war das natürliche Ergebnis seiner innigen Teilnahme an ihrem Lose. Er war der Heirat seines Bruders nicht zuwider, im Gegenteil. Er beleidigte die Würde des Pfarrers, bei welchem er überhaupt fortwährend Anstoß erregte, durch den Vorschlag, die Heirat zu beschleunigen. Ich war selbst zugegen, als er sagte: »Die Kirche ist ja hier dicht beim Hause. Warum können Sie nicht morgen nach dem Frühstück Ihren Ornat anlegen und Oscar glücklich machen?« Ja, noch mehr, er äußerte das lebhafteste, mehr weibliche als männliche Verlangen zu erfahren, wie die Liebe zwischen Oskar und Lucilla entstanden sei. Ich verwies ihn, soweit Oskar dabei in Betracht kam, auf seinen Bruder als die beste Quelle. Er lehnte es nicht ab, seinen Bruder darüber zu befragen und gestand mir auch nicht, dass das für ihn irgendeine Schwierigkeit habe. Er ließ das Gespräch über Oskar einfach fallen und befragte mich in Betreff Lucillas. Wie war die Sache bei ihr entstanden? Ich erinnerte ihn an die romantische Einsiedelei Oskars in Browndown und forderte ihn auf, sich selbst den Eindruck zu vergegenwärtigen, den diese einsame Existenz auf die erregbare Fantasie eines jungen Mädchens habe hervorrufen müssen. Er wollte aber davon nichts hören, sondern bestand darauf, dass ich ihm das Nähere mitteilen möge. Als ich ihm darauf die kleine Liebesgeschichte der beiden jungen Leute erzählte, schien ein Moment derselben einen besonders starken Eindruck auf ihn zu machen. Der erste Eindruck der Stimme seines Bruders auf Lucilla schien ihn merkwürdig zu frappieren. Er konnte die Sache nicht begreifen, er machte sich darüber lustig, er wollte es nicht glauben. Ich musste ihn daran erinnern, dass Lucilla blind sei und dass die Liebe, welche sich sonst ihren Weg zum Herzen zuerst durch die Augen zu bahnen pflegt, in ihrem Fall den Weg nur durch das Gehör habe finden können. Diese Erklärung verfehlte ihre Wirkung nicht. Sie machte ihn nachdenklich. Der Klang seiner Stimme, sagte er zu sich selbst, indem er fortwährend über dem Problem zu brüten schien, die Leute sagen, meine Stimme gleiche genau der Oskars, führte er hinzu, indem er sich plötzlich an mich wandte. Finden Sie das auch? Ich antwortete, dass darüber gar kein Zweifel bestehen könne. Er stand leicht zusammenschauernd, wie jemand, den es fröstelt, von seinem Stuhle auf und brachte das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. Das nächste Mal, wo er mit Lucilla zusammentraf, hatte sein Benehmen weit entfernt vertraulicher zu sein, etwas noch gezwungeneres als zuvor. Das Verhältnis beider zueinander schien so bleiben zu sollen, wie es sich gleich anfänglich gestaltete. In meiner Gesellschaft war er immer ganz à son aise. In Lucillas Gegenwart niemals. Welchen Schluss hätte eine Frau von meinen Erfahrungen aus alledem ziehen müssen? Jetzt sehe ich das klar genug ein. Ich schwöre aber als rechtschaffene Frau, dass ich zurzeit die Sache nicht begriff. Wir sind nicht immer konsequent in unserem Wesen. Die gescheitesten Menschen lassen sich gelegentlich Dummheiten zu Schulden kommen, gerade wie dumme Menschen bisweilen lichte Augenblicke von Klugheit haben. Es kann einer seine Angelegenheiten mit gewohnter Klugheit am Montag, Dienstag und Mittwoch wahrgenommen haben. Daraus folgt noch keineswegs, dass er sich nicht am Donnerstag wie ein Narr benehmen wird. Man mag es sich erklären, wie man will. Tatsache ist, dass ich während einer viel längeren Zeit, als einzugestehen meiner Selbstachtung schmeichelt, nichts argwöhnte und nichts entdeckte. Mir fiel sein Benehmen in Lucillas Gegenwart als sonderbar und unerklärlich auf, das war aber auch alles. Während der ersten 14 Tage von Nugents Anwesenheit kam der Londoner Doktor, um Oskar zu besuchen und fand den Zustand desselben vollkommen befriedigend. Die schrecklichen epileptischen Zufälle würden, so erklärte er, den Patienten fortan nicht mehr peinigen und seine Freunde nicht mehr in Angst und Sorge versetzen. Die Heirat könne ruhig zur festgesetzten Zeit geschlossen werden. Oskar sei geheilt. Durch den Besuch des Doktors wurden wir sehr natürlich veranlasst, nicht nur mit erneuertem Interesse die Wirkungen der Medizin auf Oskar zu beobachten, sondern auch unsere Aufmerksamkeit wieder seiner falschen Stellung Lucilla gegenüber zuzuwenden. Nugent und ich hatten darüber eine Diskussion. Ich eröffnete die Unterhaltung mit dem Vorschlage, mit vereinten Kräften dahin zu wirken, dass sein Bruder sich zu einem männlich offenen Verfahren entschließe. Nugent sagte zu diesem Vorschlage anfänglich weder Ja noch Nein. Er, der sonst bei jeder Gelegenheit sofort mit sich im Reinen war, brauchte in diesem Falle Zeit. »Ich muss«, sagte er, »zuvor noch etwas fragen. Ich möchte diese sonderbare Antipathie Lucillas, vor der mein Bruder sich so sehr fürchtet, gern verstehen. Können Sie mir dieselbe erklären?« »Hat Oskar versucht, sie Ihnen zu erklären?« fragte ich meinerseits. Er hatte derselben in einem Briefe an mich Erwähnung getan und versucht, sie mir zu erklären, als ich ihn bei meiner Ankunft in Browntown fragte, ob Lucilla die Veränderung seiner Hautfarbe entdeckt habe. Es gelang ihm aber durchaus nicht, mir die Sache begreiflich zu machen. »Was finden Sie denn so schwer begreiflich?« »Folgendes. Soweit ich sehen kann, hat sie kein Gefühl für die Gegenwart dunkler Menschen in einem Zimmer oder für das Vorhandensein dunkler Farben in der Dekoration eines Zimmers. Nur wenn man ihr sagt, dass solche Personen oder solche Dinge da sind, macht sich ihr Vorurteil geltend. Aus welcher Geistesverfassung soll man sich eine so sonderbare Idiosynkrasie erwachsen denken?« Es ist undenkbar, dass sie irgendeine bewusste Erinnerung von heiteren oder trüben Farben haben könnte, wenn es wahr ist, dass sie schon ein Jahr nach ihrer Geburt erblindet ist. Wie erklären Sie sich das? Kann es eine rein instinktive Antipathie geben, die schlummert, bis sie durch äußere Einflüsse geweckt wird und die sich auf keine praktische Erfahrung irgendwelcher Art stützt? »Ich kann mir denken, dass es so etwas gibt«, erwiderte ich. »Wie erklären Sie es, dass ich als Kind, das eben laufen konnte, vor dem ersten Hunde, der mir zu Gesicht kam und mich anbellte, zurückschreckte? Ich konnte doch in diesem Alter weder durch Erfahrung noch durch Mitteilung anderer wissen, dass das Bellen eines Hundes bisweilen der Vorläufer eines Bisses ist. Mein Schreck bei jener Gelegenheit war doch wohl auch rein instinktiver Natur, nicht wahr?« »Ihr Vergleich ist ganz scharfsinnig«, sagte er, »aber ich bin doch noch nicht befriedigt.« »Sie müssen auch in Betracht ziehen«, fuhr ich fort, »dass sie eine positiv unangenehme Vorstellung mit dunklen Farben verbindet. Dieselben bringen bisweilen vermittelst ihres Tastsinns einen unangenehmen Eindruck auf ihre Nerven hervor.« Sie fand auf diese Weise am ersten Tage meiner Ankunft hier heraus, dass ich ein dunkles Kleid trug. Und doch berührt sie das Gesicht meines Bruders, ohne eine Veränderung daran zu entdecken? Ich begegnete auch diesem Einwande befriedigend für mich, aber nicht für ihn. »Ich halte es für sehr möglich«, sagte ich, »dass sie auch diese Entdeckung gemacht haben würde, wenn sie ihn nach der Entstellung seines Gesichts zum ersten Male berührt hätte. Aber sie untersucht ihn jetzt mit einer vorgefassten Vorstellung, die von ihren früheren Eindrücken der Berührung seiner Haut herrührt. Wenn man dem modifizierten Einflusse dieses Eindrucks auf ihren Tastsinn gebührende Rechnung trägt, wenn man ferner bedenkt, dass es sich hier um eine Veränderung der Farbe und nicht der Textur der Haut handelt, so muss, wie mir scheint, die Nichtentdeckung der dunklen Hautfarbe ihres Bruders von Seiten Lucillas erklärlich erscheinen.« Er schüttelte den Kopf, er gab zu, dass er die Richtigkeit meiner Ansicht nicht bestreiten könne, aber er war doch nicht befriedigt. »Haben Sie über die Periode Ihrer Kindheit, bevor Sie erblindete, nähere Erkundigungen eingezogen?« fragte er. »Vielleicht, dass Sie doch unbewusst die Nachwirkung einer in der Zeit, wo Sie noch sehen konnte, erlittenen Erschütterung des Nervensystems empfindet.« »Ich habe nie daran gedacht, mich danach noch näher zu erkundigen.« »Gibt es eine für uns erreichbare Person, welche Sie während Ihres ersten Lebensjahres fortwährend genau zu beobachten Gelegenheit hatte? Ich fürchte, darauf ist nach einer so langen Zeit nicht zu hoffen.« »Es ist eine solche Person hier im Hause«, sagte ich. »Ihre alte Amme lebt noch. Schicken Sie doch gleich nach ihr.« Zilla erschien. Nachdem er ihr erklärt hatte, was er von ihr zu wissen wünsche, begann Nugent sofort sein Verhör. »Ist Ihr Fräulein als kleines Kind jemals durch eine plötzlich vor ihr auftauchende dunkle Gestalt oder einen dunklen Gegenstand erschreckt worden?« »Niemals, Herr. Ich habe immer gut aufgepasst, dass nichts in ihre Nähe kam, was sie hätte erschrecken können, solange das arme Kind noch sehen konnte.« »Können Sie sich ganz fest auf Ihr Gedächtnis verlassen?« »Ganz fest, Herr, wenn von alten Zeiten die Rede ist.« Zilla wurde wieder fortgeschickt. Nugent, der bis dahin ungewöhnlich ernst und präokkupiert gewesen war, wandte sich zu mir mit dem Ausdruck der Befreiung. Als sie mir vorschlugen, sagte er, mich mit ihnen zu vereinigen, um Oskar zu einer offenen Erklärung gegen Lucilla zu bewegen, fühlte ich mich wegen der möglichen Folgen dieses Schrittes etwas unruhig. Nach dem, was ich eben gehört habe, ist diese Besorgnis beseitigt. »Welche Besorgnis?«, fragte ich. »Die Besorgnis, dass Oskars Bekenntnis eine Entfremdung zwischen ihnen bewirken und einen Aufschub der Heirat zur Folge haben könnte.« Ich bin gegen jeden Aufschub. Es liegt mir besonders daran, dass Oskars Heirat nicht aufgeschoben werde. Ich bekenne Ihnen, dass ich beim Beginn unserer Unterhaltung Oskars Ansicht war, dass er recht tun würde, sich ihrer dauernden Neigung durch eine Heirat zu versichern, bevor er es wage, ihr die Wahrheit zu gestehen. Jetzt, nach dem, was die Amme uns mitgeteilt hat, sehe ich in einem sofortigen Geständnis keine denkbare Gefahr. Kurz, erwiderte ich, Sie erklären sich mit mir einverstanden. Ich erkläre mich mit Ihnen einverstanden, obgleich ich der eigensinnigste Mensch von der Welt bin. Die Chancen scheinen jetzt Oskar durchaus günstig zu sein. Lucillas Antipathie ist nicht, wie ich fürchtete, eine in einem krankhaften Zustande des Organismus wurzelnde. »Sie ist nichts weiter«, sagte Nugent mit der Miene eines Gelehrten, der eine physiologische Frage ein für allemal zum Abschluss bringt, »sie ist nichts weiter als ein grillenhafter Ausfluss, eine krankhafte Beigabe ihrer Blindheit. Eine solche Antipathie kann sie noch überwinden. Sie würde sie, glaube ich, sicher überwinden, wenn sie sehen könnte.« »Um es kurz zu sagen, nach dem, was ich soeben erfahren habe, sage ich Ihnen, Oskar macht aus einer Mücke einen Elefanten. Er hätte sich längst mit Lucilla verständigen sollen. Ich habe einen unbegrenzten Einfluss auf ihn und will damit Ihren Einfluss unterstützen. Oskar soll sein Bekenntnis abgelegt haben, ehe die Woche zu Ende geht.« Wir bekräftigten dieses Abkommen durch einen Händedruck. Als ich ihn so heiter, kühn und entschlossen vor mir sah, ganz Oskar, wie ich mir diesen immer gewünscht hatte, da, ich gestehe es zu meiner Schande, bedauerte ich es in meinem Herzen, dass wir nicht an jenem Abend in der Dämmerstunde, welche Lucilla die Pforten eines neuen Lebens eröffnet hatte, Nugent begegnet waren. Nachdem wir uns so gegeneinander ausgesprochen hatten, während unsere Liebespärchen einen Spaziergang über die Hügel machte, trennten wir uns, um uns, wie ich glaubte, an diesem Tage nicht wiederzusehen. Nugent ging nach dem Gasthof, um sich einen Stall anzusehen, welchen er zu seinem Atelier umzuwandeln gedachte, da kein Zimmer in Brownhorn halb groß genug war, um das erste riesige Bild, mit welchem der Großtröster der Kunst die Welt in Erstaunen setzen wollte, darin zu malen. Ich versuchte es, da ich nichts Besonderes zu tun hatte, Oskar und Lucilla entgegenzugehen. Da ich sie aber verfehlte, schlenderte ich über Browndown zurück. Nugent saß eine Zigarre rauchend allein auf der niedrigen Gartenmauer an der Vorderseite des Hauses. Er stand auf und trat, indem er den Finger geheimnisvoll auf den Mund legte, auf mich zu. »Sie dürfen nicht ins Haus gehen«, sagte er, »und nicht so laut reden, dass man sie hören kann.« Er deutete um die Ecke des Hauses nach dem kleinen, an der Seite desselben gelegenen, dem Leser bereits bekannten Zimmer. »Oskar und Lucilla sind da zusammen eingeschlossen, und er macht ihr in diesem Augenblicke sein Geständnis.« Ich gab durch Blick und Gebärden mein Erstaunen zu erkennen, und Nugent fuhr fort, »Ich sehe, Sie möchten wissen, wie das gekommen ist. Sie sollen alles erfahren. Während ich mir den Stall ansah, der beiläufig nicht halb groß genug für ein Atelier, wie ich es gebrauche, ist, brachte mir Oskars Diener ein kleines, mit Bleistift geschriebenes Billet, in welchem mich Oskar dringend bat, sofort zu ihm nach Browndown zu kommen. Ich fand ihn hier draußen in furchtbarer Aufregung auf mich wartend. Er warnte mich, gerade wie ich Sie eben gewarnt habe, nicht laut zu reden, und zwar aus demselben Grunde. Lucilla war im Hause.« »Ich dachte, Sie wären spazieren gegangen«, unterbrach ich ihn. »Sie waren auch spazieren gegangen, aber Lucilla klagte über Ermüdung, und Oskar brachte sie hierher, damit sie sich ausruhe.« Ich erkundigte mich nun, was es denn gegeben habe, und erfuhr von Oskar, dass das Geheimnis seiner Hautfarbe Lucilla zum zweiten Male zu Ohren gekommen sei. »Gewiss wieder Jax«, rief ich aus. »Nein, diesmal nicht Jax, sondern Oskars eigener Diener.« »Und wie das?« »Die Veranlassung gab ein kleiner Junge im Dorfe. Oskar und Lucilla fanden den kleinen Knirps vor dem Hause heulend.« Sie fragten ihn nach der Ursache. Der Knirps erzählte ihnen, der Diener in Browndown habe ihn geschlagen. Lucilla war empört. Sie bestand darauf, dass die Sache näher untersucht werde. Oskar ließ sie im Wohnzimmer, unglücklicherweise, wie sich nachher ergab, ohne die Tür hinter sich zu schließen, rief den Diener nach dem Vorplatz und fragte ihn, warum er den Jungen geschlagen habe. Der Diener antwortete: »Ich habe dem Jungen ein paar Ohrfeigen gegeben, um ein Exempel für alle übrigen zu statuieren.« »Und was hat er verbrochen?« »Er hat mit einem Stock an die Tür geklopft, Herr, und er war nicht der Erste, der das während ihrer Abwesenheit getan, und hat gefragt, ob der blaue Mann zu Hause sei.« Lucilla hatte durch die offene Tür jedes Wort mit angehört. »Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, was nun erfolgte.« In der Tat brauchte er mir diesen Teil des Vorgangs nicht zu erzählen. Ich erinnerte mich nur zu gut, wie es das erste Mal bei der ähnlichen Veranlassung in unserem Garten zugegangen war, und ich begriff, dass Lucilla in ihren Gedanken diesen und den eben erwähnten früheren Vorfall kombinieren und ihr stets wacher Argwohn hier auf eine bündige Erklärung dringen und Oskar zu raschem Handeln zwingen musste. »Ich verstehe«, sagte ich. Natürlich bestand sie auf eine Erklärung, natürlich stellte er sich durch eine plumpe Entschuldigung bloß und rief sie dann zur Hilfe. »Was haben Sie getan?« »Was ich tun zu wollen, Ihnen diesen Morgen erklärt habe. Er hatte zuversichtlich darauf gerechnet, dass ich ihm beistehen werde. Es war ein Jammer, den armen Menschen anzusehen. Aber um seiner selbst willen weigerte ich mich, ihm nachzugeben. Ich ließ ihm die Wahl, ihr selbst die Wahrheit zu gestehen oder mir zu überlassen, es zu tun. Da war kein Augenblick zu verlieren. Sie war in einer Laune, mit der nicht zu spaßen war, das kann ich Ihnen versichern. Oskar benahm sich sehr gut, wie er es immer tut, wenn ich ihn in die Enge treibe. Mit einem Wort, er war Mann genug zu fühlen, dass es an ihm selbst sei, die Wahrheit zu enthüllen und nicht an mir. Ich umarmte den armen alten Jungen nur, um ihn zu ermutigen, schob ihn ins Zimmer, schloss die Tür hinter ihm und ging hierher. Er muss jetzt damit fertig sein. Und er ist damit fertig, da kommt er her. Oskar kam mit entblößtem Kopfe aus dem Hause gelaufen. Seine Erscheinung trug die Spuren einer Aufregung, die mir sagten, dass etwas Unerwartetes ihn verhindert haben müsse, sich gegen Lucilla auszusprechen. Nugent redete ihn an. »Nun, was gibt's?« fragte er. »Hast du ihr die Wahrheit gesagt?« »Ich habe es versucht.« »Versucht? Was willst du damit sagen?« Oskar schlang seinen Arm um den Hals seines Bruders und lehnte seinen Kopf an seine Schulter, ohne ein Wort zu antworten. Jetzt richtete ich meinerseits eine Frage an ihn. »Hat Lucilla sich geweigert, sie anzuhören?« fragte ich. »Nein.« »Hat sie irgendetwas gesagt oder getan?« Er hob den Kopf von der Schulter seines Bruders und unterbrach mich, noch ehe ich meine Frage beenden konnte, mit den Worten: »Sie brauchen sich wegen Lucillas keine Sorgen zu machen. Ihre Neugierde ist befriedigt.« »Ist sie auch in Bezug auf Sie befriedigt?« Er ließ seinen Kopf wieder auf seines Bruders Schulter sinken und antwortete mit schwacher Stimme: »Vollkommen befriedigt.« Nugent und ich sahen einander fassungslos an. Lucilla hätte alles gehört, ohne dass ihr Verhältnis zu ihm dadurch im Mindesten gelitten hätte? Dieses unglaublich glückliche Resultat hätte er uns mitzuteilen, und er täte es mit der Miene eines Gedemütigten in einem verzweifelten Ton? Nugent riss die Geduld. »Mache ein Ende mit dieser Mystifikation«, sagte er, indem er Oskar unsanft von sich stieß. »Ich verlange eine klare Antwort auf eine klare Frage. Sie weiß, dass der Junge an die Tür geklopft und gefragt hat, ob der blaue Mann zu Hause sei. Weiß sie, was der unverschämte Bengel damit gemeint hat, ja oder nein?« »Ja.« Weiß sie, dass du der blaue Mann bist? Nein. Nein? Wer meint sie denn, dass es sei? In dem Augenblick, wo er diese Frage tat, erschien Lucilla an der Haustür. Mit einem suchenden Ausdruck ließ sie ihre blinden Augen umherschweifen und rief laut: »Oskar, warum hast du mich allein gelassen? Wo bist du?« Oskar wandte sich zitternd nach seinem Bruder um. »Um Gottes Willen, verzeih mir, Nugent«, sagte er. »Sie meint, du seiest es.« Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Dezember 2023.